deine fliegen feuchtet lange, denn wir sind weggeworfen. Ficken jagen in H.R.O. Die Seuche, der Teufel los. Gemeinsam für unsere Heimatstadt. Wir jagen Ficken durch H.R.O. Kommt alle her in unsere Stadt. Hier gibt es autonome Satzkameraden. Kommt alle vorbei, machen Rüstung wie ein Ficken frei. Kameraden und Freunde, alles ist vertreten. Mit Freude wird der Runde Möbel hier aus Russland rausgebeten. Keine Zeckenseuche mehr in den alten Mauern. Keine Assis wie in Dettich auf Kameraden lauern. Keine Steine schweißen mehr und kein verwachtes Mark. Keine Zecken-Assis, keine Junkies, alles wird verjagt. Zecken jagen.